Und eben Leute auch einfach wieder sensibel dafür zu machen, dass du an der Tür teilweise deine Menschenrechte abgibst. Aufs Klo zu gehen, zu niesen oder das Bedürfnis haben zwischendrin, auch zu trinken. Ich meine, das wurde dann geändert, weil sich alle irgendwie gesagt haben, es kann nicht sein. Dann gab es so Verschraubflaschen oder so, aber ich meine... Wenn es gerade in Höhe ist, ein bisschen vielleicht. Aber das ist ja, ich denke, das ist nicht in erster Linie Aufklärung so, sondern, also, dass man Leuten sagt, irgendwie jetzt lehnt euch doch mal auf, sondern es ist ja wirklich immer eine Frage, ob man irgendwie das Gefühl hat, man steht ganz alleine irgendwie da oder man hat doch das Gefühl, man kann zusammen was durchsetzen. Ich meine, die haben früher auch irgendwie in irgendwelchen Fließbändern irgendwie, sind sie auch nicht aufs Klo gegangen, sondern haben irgendwelche Autoteile gepisst, so, ne? Und das haben sie auch irgendwie das später geändert oder so, ne? Das ist irgendwie schon auch eine Frage eher von, ob man die Möglichkeit sieht, sich durchzusetzen. Und, gut, ich würde sagen, ich mache den offiziellen Fall so langsam zum Ende her. Also, ich denke so, die wesentlichen Punkte sind angesprochen. Man kann, denke ich, noch, naja, das heißt angesprochen. Ja. Ist sicher nicht geklärt. Ich denke, es besteht sicher noch die Möglichkeit, hier in etwas lockerem Rahmen noch ein bisschen weiterzureden in Kleingruppen. Ich bedanke mich erstmal bei euch. Ich würde jetzt nochmal, ich glaube, ja, ich habe eine Mütze auf. Ich lasse eine Mütze rumgehen für Fahrtkostenzuschuss respektive finanzielle Unterstützung der Arbeit der beiden Genossen aus dem Ruhrgebiet.